gefüllte Halbzeit jagt in Schüsse durch Mark und Bein. Niemand, niemand hat damit gerechnet. Die Chancen zeigen die Länge hinein. An diesem Tag starb einer von uns. Hass und Wut machte sich breit. Niemand wurde angeklagt, doch immer sind seine Mörder frei. Mein Bruder, wir vergessen dich nicht. Getötet am 3. November mit 19 Jahren. Mein Bruder, wir vergessen dich nicht. Deine Mörder sollen zur Hölle fahren. Es wurde verdreht und gelogen, doch es war Mord. Alles, alles in den Schmutz gezogen. Und nun bist du tot. Pfeile wurden geschossen aus 100 Metern und ungewarnt. Die Wahrheit wurde mit erschossen, der Mord als Note abgetan. Mein Fräulein, wir vergessen dich nicht. Die Töten am 3. November mit 19 Jahren. Mein Fräulein, wir vergessen dich nicht. Deine Mörder sollen zur Hölle fahren. Es gab Protest und ein Trauermarsch, doch die Aufklärung blieb aus. Nur noch Akten in einem Ordner, doch wir holen sie heraus. An diesem Tag starb einer von uns, es könnte jederzeit wieder so sein. An diesem Tag starb einer von uns. Es gab Protest und ein Trauermarsch, doch die Aufklärung blieb aus. Nur noch Akten in einem Ordner, doch wir holen sie heraus. Mein Fräulein, wir vergessen dich nicht. Getötet am 3. November mit 19 Jahren. Mein Fräulein, wir vergessen dich nicht. Deine Mörder soll zur Hölle fahren. Mitten im Geschehen, getrennte Halbzeit, Jagdschüsse durch Mark und Bein. Niemand, niemand hat damit gerechnet. Die Chance sind feige in die Welle hinein. An diesem Tag starb einer von uns. Hass und Wut machte sich breit. Niemand wurde angeklagt, doch immer sind seine Mörder frei. Mein Fräulein, wir vergessen dich nicht. Getötet am 3. November mit 19 Jahren. Mein Fräulein, wir vergessen dich nicht. Deine Mörder sollen zur Hölle fahren. Mein Fräulein, wir vergessen dich nicht. Getötet am 3. November mit 19 Jahren. Mein Fräulein, wir vergessen dich nicht. Deine